Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. Liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050. Keine Themenvorgabe, ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr Lust habt zu reden. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Lisa. Lisa ist 41. Guten Morgen, Lisa. Lisa. Hallo? Hallo? Ja, Lisa, du hörst mich. Ja, ich höre dich. Mhm. Sehr gut. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, um was geht's denn bei dir? Ich habe einen Obdachlosen. Also sozusagen zwei Katzen, ein Pferd und einen Obdachlosen, würde ich jetzt mal so sagen. Zwei Katzen, ein Pferd und ein Obdachlosen? Ja gut, das Pferd könnte man jetzt nicht, aber den Obdachlosen habe ich ungefähr seit November letzten Jahres. Und den habe ich natürlich nicht, sondern ich kümmere mich so ein bisschen um ihn. Es ist ein Mensch. Das ist ein Mensch, ja. Das ist Bernhard und Bernhard lebt seit etlichen Jahren auf der Straße. Ich weiß nicht so viele Details, aber ich bin im November letzten Jahres von München Stadtrand in die München City gezogen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass an einer Parkbank immer ein Obdachloser abends so gegen 9 Uhr kommt mit seinem großen gefüllten Einkaufswagen und dort schläft. Mhm. Die ganze Nacht da ist, ganz egal bei was für Temperaturen. Wir hatten hier in München im November ganz kalte Temperaturen, so minus 15 war es da auch mal. Und der schläft da ganz tapfer und am Morgen um 9 Uhr geht er wieder. Das ich war schätze dir? Mal in die Stadt oder sowas. Das war dir aufgefallen zunächst? Das war mir aufgefallen und ich habe das meiner Schwester erzählt und meine Schwester hat gesagt, komm, wir machen ihm ein Weihnachtspaket. Ja. Also, Weihnachtspaket geschnürt, ich habe alles Mögliche, ich bin zu Aldi gelaufen, habe alle möglichen Sachen gekauft, auch warme Socken. Ich habe einen Kollegen angehauen, ob er noch ein paar Klamotten hat. Ich habe also alles Mögliche gekauft und bin dann hingegangen und habe ihn mal ganz vorsichtig gefragt, ob ich stören darf, weil ich schon auch irgendwo damit gerechnet habe, dass er es vielleicht auch ablehnt, das Ganze. Hätte sein können, ja. Hätte. Aber wäre auch vollkommen okay gewesen. Ja. Also, das ist ein gutes Recht. Wie hat er reagiert? Er hat total überrascht reagiert. Ich glaube, das haben vielleicht noch nicht so viele gemacht. Und aber dann sehr positiv. Mhm. Er war ein bisschen überrumpelt und ich habe ihm auch wirklich so die Tüte hingestellt und habe gesagt, also da sind ein paar Sachen drinnen und vielleicht kann er das eine oder andere gebrauchen. Mhm. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ob er einen Namen hat und er hat dann gleich seinen Vornamen gesagt, worauf ich dann auch sagte, ich bin Elisa. Mhm. Und habe ihm dann gesagt, ich bin hier erst vor kurzem hergezogen und mir ist das halt aufgefallen. Und vielleicht kann er ein paar Sachen gebrauchen und ich wünsche ihm frohe Weihnachten. Also so begann es? So begann es, genau. Und was heißt jetzt du, wohnt der jetzt bei dir, dieser Mann? Oder nein, was? Der wohnt nicht bei mir, aber unregelmäßig besuche ich Bernhard. Auf der Bank, auf der Parkbank. Auf der Bank. Genau, ja. Ich weiß halt ziemlich genau, wann er kommt und wann er geht. Wie alt ist Bernhard? Bernhard ist... Das ist so schwer zu schätzen, weil er so einen Rauschebart hat und nur noch 3 Zähne im Mund. Ach, du hast ihn noch nicht gefragt? Nee, ich schätze mal so 50, 55, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht so viele Details, weil ich möchte ihn nicht fragen, weil ich mir denke, er wird schon irgendwann mal das Plaudern anfangen. Die meisten Obdachlosen haben ja wirklich eine traurige Geschichte hinter sich. Ja. Fast alle. Es sind teilweise dramatische Dinge passiert, die Menschen dann in die Obdachlosigkeit gebracht haben. Ja, aber ich habe mal vor längerer Zeit hatte ich mal mit einem ehemaligen Obdachlosen gesprochen und der hat mir erzählt, wie schnell es auch gehen kann. Ja, auf jeden es Fall. Es kann so schnell gehen. Ja, du verlierst den Job, du verlierst, deine Frau verlässt dich. Leider ist Alkohol ein ganz großes Thema natürlich. Und die Bude ist weg und schon sitzt er auf der Straße. Also sieht der Kontakt jetzt so aus, dass du regelmäßig dorthin gehst, ihm ab und zu was bringst und ihr euch ein bisschen unterhaltet und plaudert. Genau, so ist es. Also wenn ich bei Aldi bin, kaufe ich halt dann noch ein paar Sachen mehr ein. Aber kein Alkohol? Nee, kein Alkohol und keine Zigaretten. Trinkt er denn Alkohol? Ach, weißt du, ich mache mir mal jetzt nicht die Illusion, dass ich sage, er trinkt nicht, aber wenn ich mit ihm gesprochen habe, wirkte er immer sehr nüchtern. Er roch auch nicht nach Alkohol. Er roch nach allem möglichen anderem natürlich, aber nicht nach Alkohol. Aber ich habe schon mal eine Bierflasche oder eine Schnapsflasche, also so ein kleines Bayern, sag mal, Stammball dazu, also so ein Unterbergfläschchen mal auf der Parkbank gesehen. Wie ist das denn jetzt? Im Moment ist es ja nur auch schon kalt. Es ist schon eine ganze Weile kalt. Schläft er immer noch auf der Parkbank? Er schläft ganz krass auf der Parkbank. Hat er einen Schlafsack? Ich war gestern bei ihm und habe, meine Schwester kam zu Besuch, ich hatte gekocht und habe mir so Spaghetti Bolognese und ich habe halt eine Tupperdose voll gemacht und bin noch schnell zu ihm hingeflitzt und habe ihn auch angetroffen und er war da und hat sich sehr gefreut. Und hat er denn einen Schlafsack? Hast du es gesehen? Er hat viele Decken und ich habe ihm noch so eine dicke Plane mal gebracht, die er so über die Parkbank rüberstülpen kann, und einen Haufen Kartons hat er. Nun gibt es doch in München genauso wie in anderen großen Städten in Deutschland die Möglichkeit, dass Obdachlose nachts irgendwo in eine Unterkunft gehen können. Ja. Hast du ihn gefragt, warum er das nicht macht? Das ist eine der ganz wenigen Fragen, die ich ihm tatsächlich gestellt habe, weil wir im Februar letzten Jahres, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es war wahnsinnig kalt. So minus 17, minus 18 Grad locker. Und ich habe gesagt, Mensch, Bernhard, hast du da auch draußen gepennt? Und dann sagt er, ja, hat er. Und ich habe ihn gefragt, warum denn? Er hat gesagt, in diesen Unterkünften wird viel geklaut. Das hört man aber oft. Es ist ja auch so, dass man kein Alkohol da mitbringen kann. Und das ist ja auch so ein Hinderungsgrund. Dennoch hört man das oft, dass Obdachlose nicht gerne in diese Unterkünfte gehen. Ja. Aus verschiedentlichen Gründen. Ich wollte gerade noch was sagen zu dem Fragen. Ich finde, Lisa, du kannst den ruhig mal ein bisschen fragen nach seinem Leben. Ich finde, du trittst ihm nicht zu nahe. Ich glaube, dass solche Menschen in einer solchen Situation sich ja auch gerne mal sprechen wollen und sich vielleicht auch ein bisschen was von der Seele reden wollen. Mhm. Und vielleicht hat er noch nicht erzählt, weil er Angst hat, dir zu nahe zu treten mit seiner Geschichte. Versuch's doch einfach mal. Wenn du merkst, dass er nicht so will, dann lass ihn erstmal in Ruhe. Aber ich würde ihm mal, vor allen Dingen, wo ihr jetzt schon euch eine ganze Weile kennt und so ein kleines Vertrauensverhältnis da gewachsen ist, würde ich ihn fragen. Vielleicht verdichtet das euer Verhältnis dann noch mehr. Okay, ich mag ihn halt nicht. Ich möchte halt nicht, dass er sich zurückzieht. Das ist so meine Sache. Ja, du kannst es ja mit Vorsicht machen, mit Fingerspitzengefühl. Ja. Also er Berlinert, ich denke mal, da kommt er aus diesem Raum her. Ja. Und er schaut aus, als wäre er schon sehr lange auf der Straße. Ja. Ich denke halt nur einfach, weißt du, das geht jetzt echt gar nicht darum, dass ich sage, hey, wow, was bist du für eine Tolle, sondern jeder, der halt so ein bisschen in einer größeren Stadt wohnt, der hat echt ganz sicher in der Nähe irgendeinen Obdachlosen. Und wenn er einfach nur mal hingeht und ihm eine heiße Tasse Kaffee bringt oder wirklich mal zwei, drei Wiener oder irgendwie sowas, da kann man viel helfen. Ja, genau, da kannst du direkt an den Menschen helfen. Ich habe mal beobachtet, bei mir in der Straße früher, da gab es auch mal einen Obdachlosen und gegenüber gab es einen Metzger und eine Bäckerei. Das war mal Tradition und ganz toll fand ich das von der Metzgersfrau und von der Bäckersfrau, dass immer am Abend haben die dem Obdachlosen, manchmal kamen nur noch zwei, drei, so Sachen gegeben, die übrig geblieben waren. Sodass die immer satt zu essen hatten und auch gute Sachen, also nicht irgendwelche Abfälle oder Reste oder so, sondern einfach gute Sachen. Ja, ich habe hier einen Kiosk in der Nähe, da steht ein Schild dran und da steht, also keiner muss hungern, wer kein Geld hat, sich was zu kaufen, der soll uns bitten, wir geben auch so. Ja. Also so ist halt den Leuten echt direkt geholfen. Oder wenigstens, es gibt ja diese Kältebusse. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Ja, es gibt aber bei uns gibt es jetzt neuerdings auch, mit einer kostenfreien 0800er Nummer. Dann kann man doch wenigstens da anrufen und sagen, komm, schaut's mal bei dem vorbei. Verpflegt den mal mit ein bisschen Tee oder sowas. Also ich finde es toll, was du machst. Finde ich sehr, sehr sympathisch und vielleicht ist es auch eine kleine Lebensstütze für diesen Mann, dass das Gefühl hat, da ist. Normalerweise müssen sich die Obdachlosen sicher unsichtbar vorkommen. Man beachtet sie ja gar nicht. Die meisten gehen ja achtlos daran vorbei. Und da ist jetzt jemand, der bringt ein bisschen Essen oder hält sich ein bisschen. Genau. Das ist sicher eine sehr schöne Sache. Mach mal weiter so, finde ich ja, gut. Ja, und ich habe auch gar keine Angst. Also der ist wirklich überhaupt, da ist überhaupt kein Bedenken dabei, dass er mir folgen könnte oder dass er aufdringlich wird oder sowas. Überhaupt nicht. Frag ihn mal nach seiner Geschichte. Okay. Wenn ich mehr weiß, kann ich euch das genau sagen. Genau, dann melden uns das mal. Liebe Lisa, vielen Dank und schöne Grüße an München. Sehr gerne. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Maureen ist hier, 57. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, das passt überhaupt noch, ne? Das passt? Ein paar Tage her, das Thema. Ich weiß gar nicht, über was du reden möchtest. Ach so. So, man hatte mich angerufen über das Thema Internet. Ach so, weil du dich wahrscheinlich vorige Woche bei uns gemeldet hattest. Ich hatte mal eine E-Mail geschrieben. Ah, ich verstehe, genau. Dann hat sich das hier angesammelt und dann haben die Kollegen zurückgerufen. Ja, seitdem hatte ich, glaube ich, 4 Abende, wo dann jemand dran war. Ja, Thema Internet. Internet, Unglück, Internet, ja, so hieß unser Thema. Ich möchte ganz kurz was für der Dame von eben sagen. Ja. Also genau das ist nämlich der Punkt. Man muss nicht groß nach draußen schweben und starten. Direkt vor der Haustür haben wir solche Menschen. Ja. Und ich mache es immer so. Mhm. Wenn ich so jemanden sehe, ich habe selber nicht viel, aber dann gehe ich los und hole ein Brötchen oder sonst irgendwas. Mhm. Weil man muss halt Angst haben mit Geld, dass es dann doch in Alkohol umgesetzt wird. Ich bringe Kaffee und ein Brot oder ein belegtes Brötchen oder so. Und ich glaube, das könnte eigentlich fast jeder machen. Kann man mit Kleinigkeiten, die den meisten Leuten nicht wehtun, sehr viel helfen. So ist es. So, okay, jetzt aber zu dir und dem Internet. Internet. Ja. Also ich habe eine Geschichte erlebt, die ist schon gewaltig. Ich muss mich daran gewöhnen, dass Radio und Fernsehen verzögert ist. Genau. Du sprichst immer erst hinterher. Ich glaube, du darfst gar nicht in den Fernseher reinschauen. Genau, das irritiert völlig. Ja. Also ich hatte einen Mann, nein, andersrum. Ich bin hatte eine ziemlich schwierige Lebenssituation von jetzt auf gleich, nur das möchte ich jetzt nicht aufdröseln. Hatte ich also fast alles verloren. Die Ehe zerbrach, die große Tochter war schon ausgezogen, mein pubertierender Sohn ging mit dem Vater. Nur um zu erklären, wie anfällig ich war. Wann war das? 2005. So, ich war also sehr anfällig, also psychisch auch instabil, kann man schon so sagen. Und hatte mich gerade angefangen, wieder zu orientieren und zurechtzufinden, hatte endlich wieder einen eigenen PC, Unglück. Und habe dann mich angemeldet bei Yahoo und habe Schach gespielt. Ja. Weil als Frau jemanden finden, der Schach spielt, ist schwierig. Ja. Eine Freundin spielen alle kein Schach. Das glaube ich, ja. Und das fand ich spannend, vor allem die, dass man mit Leuten reden kann. Ne? Man schreibt auch direkt. Das hat mich alles sehr fasziniert. Und dann habe ich einen Mann entdeckt, wo mich allein der Name schon angekräuselt hat. der nannte sich also Max Duperry. Max Duperry. Ja, geil, ne? Das habe ich auch gedacht. Das klingt sehr, sehr verlockend. Ja. Aber es kommt ja jetzt. So. Dann haben wir wochenlang auf Yahoo uns eigentlich verabredet, immer abends zu einer bestimmten Zeit in diesem Raum getroffen, man Schach spielen kann. Ach so, zum Schach spielen. Ah ja. Ja. Und da konnte man dann auch zusätzlich chatten? Ja, man kann. Also entweder im Raum chatten, sodass alle mitlesen können, weil da sind auch 10, 12 Leute, die gucken zu, wie die anderen beiden spielen. Oder man macht einen Privatchat auf. Das haben wir lange Zeit gar nicht gemacht. Okay. Und dann ich merkte schon, der hat was zu sagen. Denn alle Kommentare von ihm, die waren irgendwie, man merkte, der ist intellektuell auf der Höhe. Okay. Und spielte er auch gut Schach? Ja. Wunderbar. Ja. Von dem konnte ich was lernen. Ja. Im Gegenteil, der hat mich dann sogar dazu getrieben, dass ich ein bisschen betrog. Also der hat dann vorgesagt im anderen Chatraum, hat gesagt, mach jetzt mal den Zug. Ne? Ja. Das fand ich dann auch nicht so korrekt, aber okay. Also soweit so interessant. Ja, so. Dann irgendwann, ich merkte schon, ich würde den gerne eher mehr kennenlernen. Und dann hat er mich plötzlich privat angeschrieben. Also wir hatten da das Schachspiel laufen und dann ging ein Chat auf. Und so ging das über Wochen. Dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht. Oh, dann wurde es spannend. Und dann habe ich gedacht, wow, ein Grazer, ein Österreicher. Ja. Ich liebe diesen Dialekt. Ne? Was für eine Stimme erwartet mich da? Ja. Ne, fragt man sich dann. Also, ich kann dir nur sagen, ich hatte mittlerweile ein Foto von dem Mann. Ich hatte die Stimme, ich hatte den Namen und dann kamen Informationen, Doktor der Physik. Befindet sich entweder in Graz oder in Genf oder in London zu Forschungszwecken hier mit dem schwarzen Loch. Und ich mich erstmal heimlich schnell eingelesen, weil davon habe ich wenig Ahnung. Also die Stimme war auch toll, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ja, ich war... Und der war auch eloquent und auch sprachgewandt. Alles. Und ich war... Ich habe gedacht, Kind, wie alt bist du eigentlich? Also man kann sagen, ich habe mich verliebt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das über Monate, nächtelang, das muss ein Vermögen gekostet haben, telefoniert. War er in deinem Alter? Ja. Das war das Einzige, wo er wirklich die Wahrheit gesagt hat. Ja, du deutest an, dass das Ganze irgendwie dann zusammengebrochen ist als Lügengebäude. Auf, Domian. Mhm. So, nach ungefähr anderthalb Jahren habe ich es nicht mehr. Ach so, nee, Piesle, mein Neue. Ich oute mich jetzt. Irgendwann war das so fest, da wurden Liebesbriefe hin und her geschrieben, da wurde gesäuselt, naja, was so hing, da alles zugehört. Und irgendwann hättest du mich vor damals gefragt, was ist Cybersex? Ich sagte, ja, bitte erklär's mir, weiß ich nicht. Ne? Hätte ich nicht gewusst. Cybersex oder was? Ja, ich weiß nicht, also Sex am Telefon. Sex am Telefon oder über Chat halt. Nee, ja, nicht nur so Sex am Telefon, sondern über Chat oder mit Cam. Nein, nichts mit Cam, nichts. Nein. Sowas hatte ich nicht. Hey. Aber Telefon und Chatten, ne? Ja. Habt ihr gemacht? Ja, aber bis ich das überhaupt... Also das hat mich... ich bin da in eine Sphäre reingekommen. Ich habe das gemacht und ich fand das auch alles ganz spannend. Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr euch real gesehen habt? Ja, jetzt pass auf. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss dich sehen. Ja. Weil das ist auch nicht normal, dass man fast zwei Jahre miteinander zu tun hat. Nein, überhaupt nicht. Ja, ganz genau. Heute weiß ich das. Ja. Dann habe ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, du bitte, ich möchte dich sehen. Mhm. Da hat er mich, ich weiß nicht wie oft, immer im letzten Moment, ich stand am Bahnhof, will diesen Menschen abholen, hat er irgendwie abgesagt. Mhm. Mit ganz wichtigen, für mich nachvollziehbaren Gründen, alles beruflich und... Das heißt, du wurdest da gar nicht skeptisch? Nee, noch immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. So, jetzt kommt's aber. Der Herr Doktor, der eine 1,8 Millionen Villa in Graz stehen hatte, der Doktor, der sein Geld, sein Guthaben in Aktienfonds und was weiß ich angelegt hatte, hatte in London ein IC-Kartenproblem, was er von da aus nicht lösen konnte, weil im anderen Land, und das hat sich für mich alles nachvollziehbar angehört. Sag bloß, das war ein absoluter Schwindler. Ja, was glaubst du denn? Ein kompletter Schwindler. Ist ja irre. So, dann habe ich ihm mehrmals Geld geschickt. Du hast ihm Geld geschickt? Ja, pass auf. Ich habe meinen Vermieter angerufen und habe gesagt, ich habe jemanden in Not. Ich kann jetzt mal drei Monate die Miete nicht zahlen. Kriegen es aber im Januar. Wie viel Geld hast du dem geschickt? Also insgesamt? Miete, das waren 4, 8, 12, das waren 1.800. Ja. Die wollte er aber sofort, wenn er dann da war, mir sofort geben. So habe ich es auch dem Vermieter gesagt. Dann habe ich, weil er von jetzt auf gleich meinte, wenn du mich auch liebst, dann machst du das jetzt. Habe ich meine Wohnung gekündigt und gepackt. Ich wollte nach Graz ziehen. Ist ja unfassbar. Du bist ja wie eine pubertierende... Ja, ganz genau. Ja, und meine Freundin, eine sehr gestandene Frau, sagte, sag mal, Mausi, bist du bescheuert? Ja, hast du die Wohnung wirklich gekündigt? Ja. Du hast sie gekündigt? Ich saß auf gepackten Kartons. Wusstest aber gar nicht, wohin du ziehst. Du warst nie zu Besuch. Er hat mir ja Fotos geschickt. Ja, schon, aber du warst nie vorher da gewesen. Nein. Du hast mal geguckt, was man normalerweise machen würde. Das macht man normal und vor allem hätte man sich vorher mal live gesehen. Natürlich. Wir halten mal fest. Du hast deine Wohnung gekündigt, ohne diesen Menschen je live gesehen zu haben. So, jetzt kommt noch viel dicker. Irre ist das. Dann habe ich gesagt, pass auf, jetzt irgendwas stimmt hier nicht mehr. Es kann zweimal und dreimal passieren, dass man einen Termin absagt, dass du beruflich nicht wegkommst. Mhm. Aber jetzt muss ich dir mal sagen, jetzt hört's auf. Mhm. Und dann hat er sich wirklich in den Zug gesetzt, ist gekommen. Und jetzt, Domian, am Bahnhof, endlich hatte die Realität mich wieder. Mhm. Habe ich immer noch nicht reagiert. Ich sah den, also ein 2-Meter-Mann, aber abgefragt, völlig runter. Ich hätte den sofort wieder rumschicken müssen, hätte sagen müssen, alles klar, Max, bye bye, oder wie auch immer du heißt. Wie ging das denn dann weiter? Bist du mit deinen Koffern und mit deinem Gepäck und deinen Möbeln nach Graz dann gefahren? Nein. Ich habe ihn mit nach Hause genommen. Die Wohnung war noch da? Und bitte? Deine Wohnung war noch da? War noch da, ich war dabei zu packen. Ja. So, und dann habe ich meine Freundin angerufen und gesagt, Mausi, bitte komm her, guck dir das an, das ist alles nicht wahr. Und die hatte schon Spaß in den Backen. Nein, die hatte Sorge um mich. Wir müssen jetzt mal ein bisschen zusammenfassen. Ja, wann ist dir das Licht aufgegangen? Ja, ist mir das Licht aufgegangen. Und ich habe gesagt, pass mal auf, Max, viele Dinge, die passen hier gar nicht zusammen. Ich möchte jetzt mal ein paar Fragen stellen und Antworten haben. Hm. Und dann hat er die Situation des Folgenden gewesen. Ich wollte nächsten Tag nur 2 Kartons holen. Und in der Zwischenzeit hatte er also an 2 Abenden, war mir klar, dass er auch Alkoholiker ist. Mhm. Komme wieder Und das einzige für mich wertvolle Stück, was ich von meinem Papa geerbt habe, war ein materiell nicht wichtiger, aber ideell wichtiger Jugendstilring. Mhm. Ist von einer dritten Generation, der war auch noch weg. Und er war auch weg. Er war weg. Ich bin dann... Da war es mir klar. Dann habe ich recherchiert über Graz, also über Österreich, und herausgefunden, der heißt in Wirklichkeit Stöckerl. Mhm. Und ist gelernter Journalist, ist in Graz aber rausgeflogen, weil er ist wohl da psychisch auffällig geworden. Der hieß also auch nicht Max Düppery. Also, so lustig das klingt, so schlimm ist es letztendlich. Ja. Also ein Heiratsschwindler, kann man sagen. Wie viel Geld insgesamt hast du dem zugesteckt? Insgesamt, ich stapel mal lieber tief, weil ich es gar nicht genau weiß. Sag's. Ich sag mal, in meiner Notsituation, ich war ja selber nur, lebte ja nur von Krankengeld. Sag's. Bestimmt 2500 Euro. Ja, na gut. Aber das Schlimme ist, ich habe im Zuge der Recherche dann herausgefunden, ich war ja nicht die Einzige, eine Frau hat anschließend sich das Leben genommen. Mhm. Zwei andere Frauen hat er materiell so derart in die Knie gezwungen, die sie haben sich nie wieder erholt. Und ich auch nicht. Ist zwar nicht viel Geld, 2.000, 3.000 Euro, ja, aber ich bin früh berentet, also wegen einer chronischen Erkrankung. Mhm. Hat dir also einen heftigen Schlag versetzt. Ja. Kann man sagen. Hast du deine Wohnung denn halten können? Ja, das war dann überhaupt ganz süß. Der Vermieter, den habe ich dann angerufen und gesagt, ich ziehe gar nicht weg. Und Mensch, ob ich denn die Wohnung behalten durfte und die Mietschulden. Und dann hat er gesagt, klar, komm Mädchen, bleib hier. Ich wohnte ja schon 10 Jahre da. Ich muss aber auch mal fragen, Mädchen, passiert dir sowas nochmal? Nein. Mann, das ist ja eine Geschichte. Siehst du, wie man durch Verliebtsein blind wird, ne? Aber pass mal auf, ich bin normalerweise ein Mensch, der richtig fit im Kopf ist. Ja, man wird blöd, wenn man verliebt ist. Also ich kann nur jedem den Rat geben, das Leben findet direkt vor der Tür statt. Lass die Scheiße Internet. Ja, genau, das war Unglück Internet, ne? Ja. Ja. Wobei, sowas kann natürlich auch passieren, wenn jemand einem gegenüber sitzt, der so perfekt spielt. Ja. Aber so war das natürlich noch viel, viel verfänglicher. Nur, wo waren meine Alarmglocken? Natürlich, wo waren? Ja, weil du wie ein junges Ding verliebt warst. Und ja, auf Wolke 7 geschwebt. Ja. Ich war anfällig. Ich war psychisch sehr instabil, weil, ne, gerade die Ehe verloren. Ja, klar, der natürlich. Dann nimmt man das gern auf. Für ihn. Meine Liebe, unsere Zeit rennt davon. Das war eine irre Geschichte. Ich hoffe, wie gesagt, ich wünsche dir, aber ich bin auch sicher, das wird dir nicht wieder passieren. Nein, niemals wieder. Alles Gute von Herzen. Okay, danke. Tschüss. Bis dann, ciao. So, meine Lieben, morgen ist Thementag. Morgen heißt unser Thema Lebenslüge. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die ihr ganzes Leben schon eine große Lüge mit sich herumtragen. Vielleicht über Jahrzehnte. Und sie vertragt ihr diese Lüge mit euch herum aus Scham oder aus Furcht oder aus Rücksicht. Diese Lebenslüge kann sein ein Verbrechen oder ein bestimmtes Doppelleben oder vielleicht eine geheime Leidenschaft oder was auch immer. Es gibt so viele merkwürdige Dinge oder merkwürdige Lügen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, von dieser Lebenslüge, vielleicht habt ihr auch irgendwie keine Lust mehr zu lügen und wollt endlich mal darüber sprechen, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 5050. Unser Thema morgen: Lebenslüge. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. 1.24 Uhr gleich. Und hier ist Marco. Und Marco ist 40. Guten Morgen, Marco. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Marco. Ja, hier ist der Marco aus Berlin. Na, das ist aber... Ich wollte nochmal das Thema von gestern aufgreifen bezüglich Behinderung, das Wort verwenden, behindert, ja oder nein. Bist du behindert? Ja. Was hast du? Ich bin selbst davon betroffen, ja? Durch einen Ärztefehler, da war ich 5 Jahre alt. Mhm. Was haben die gemacht? Muss seitdem zeitlebens im Rollstuhl sitzen. Mhm. Und ich sage dir, warum viele Behinderte ein Problem mit dem Wort behindert haben. Ja, erklär mal. Weil behindert bedeutet für viele Nichtbehinderte gleich dumm. Ja, das ist natürlich bescheuert. Und das ist überhaupt nicht wahr. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ein körperliches Leiden, was ich auf Lebenszeit haben werde. Mhm. Aber ich bin und viele andere auch nicht geistig zurückgeblieben, mhm. überhaupt nicht. Aber Marco, ich will mal sagen, also soweit ich das beurteilen kann, also zumindest so aus meinem Umfeld, wenn jemand sagt, über einen anderen, der ist behindert, meint man in erster Linie, oder man meint nicht, dass der geistig behindert ist, sondern man denkt, dass er vielleicht eine Lähmung hat oder irgendetwas. Also viele nicht Behinderte benutzen ja gerade auch Schüler, ja, das benutzen stimmt. ja den du bist Begriff behindert. Auch in der Schule. Ja, das stimmt. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Dieses als Schimpfwort zu benutzen, weil jeder kann morgen schon selbst auch eine Behinderung haben durch einen Unfall oder eine Krankheit. Das finde ich ganz fahrlässig. Ich wollte es gerade sagen, weil mir ist das so nahe gegangen. Du hattest letzte Woche den Daniel da, der ja durch eine Behinderung seine Beziehung nicht so ausleben kann, mhm. weil seine Frau bei einem Reitunfall irgendwie. Ja, Tobias war das. Mhm. Genau, mhm. Tobias, mhm. genau. Mhm. Und das hat mich so geschockt, dass man wie schnell man den Menschen auf eine Sache reduziert. Jetzt darf ich dich vielleicht auch noch mal kurz fragen, du sagst, mit 5 Jahren hat man bei dir haben die Ärzte einen Fehler gemacht. Was genau haben die falsch gemacht? Es wurden mir Nervenbahnen durchtrennt. Wo? Und das hatte zur Folge, dass ich jetzt an einer körperlichen Spastik leide. Ja, wo? Es werden nicht viele wissen, was das ist, aber das sind unkontrollierte Bewegungen. Ja. Und auch in der Stimme hört man es teilweise. Ein bisschen hört man es. Ist nicht immer so. Ja. Ja. Marco, wo wurden denn diese Nervenbahnen durchtrennt? Wenn ich dir das genau sagen könnte, da ich aber 5 war, kann ich mich im Detail nicht mehr daran erinnern. Warum ist denn überhaupt diese Operation, vermutlich war es eine Operation am Rücken wahrscheinlich, warum ist die überhaupt durchgeführt worden? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur durch Recherchen danach, dass sich danach herausgestellt hat, das war nicht notwendig. Haben dir deine Eltern das denn nicht erklärt, was da vorgefallen ist? Nein, pass auf. Das hatte zur Folge, als feststand, dass ich im Rollstuhl sein werde, haben sich meine Eltern direkt 3 Wochen oder auch 4 von mir losgesagt. Bedeutet, sie haben mich vor der Klinik, die mich operiert hat, abgestellt, geklingelt und sind gegangen. Nein, das glaube ich nicht. Deine Mutter und Vater haben dich danach abgeschoben? Ob mein Vater das war, weiß ich nicht. Weil mein Vater habe ich in der Zeit, als ich dann 18 wurde, musste ich ja die Klinik verlassen und habe jetzt mittlerweile eine eigene Wohnung, für die ich seit dem 18. Lebensjahr gekämpft habe. Ja. Und sie vor 5 Jahren erst bekommen habe. Dann kannst du dir mal vorstellen, wie lange mein Kampf war. Genau, du bist jetzt 40. Ja. Aber nochmal, hast 2 Fragen, dass ich jetzt nicht durcheinander komme. Die erste Frage ist, hast du danach nur in einer Klinik gelebt bis zu deinem 18. Lebensjahr? Ich habe danach nur in einer normalen stationären Klinik leben müssen. Von 5. bis 18. Lebensjahr? Richtig. Warst du im Krankenhaus? Ja. In einem normalen Krankenhaus? Nicht in einem ganz normalen Krankenhaus. Nicht in einem Pflegeheim? Mit integrierter Lehrerschaft, damit die Patienten und Kinder ihren Unterrichtsstoff, den sie durch die Krankheit versäumen würden, eben nicht versäumen. Das habe ich noch nie gehört. War das in Westdeutschland oder in der Nein, DDR? Nein, das war in der DDR-Zeit. Ah, ich wollte gerade sagen, das gab's doch hier ja nicht sowas. Dann bist du aufgewachsen in einer Klinik. Ja. Und in dieser gesamten Klinikzeit hat sich nie deine Mutter blicken lassen und dein Vater? Nein, bis heute nicht. Auch der Vater bis heute nicht? Nein, weil mein Vater kann nicht, denn der ist an dieser ganzen Situation zerbrochen. Das habe ich aber erst vor 2 Jahren ungefähr rausgekriegt. Der ist aufgrund der Situation zum Alkoholiker geworden. Ich bin fassungslos über deine Eltern und über deine Mutter. Ich bin fassungslos. Die lassen den kleinen also Jungen... Also gehe ich davon aus, dass mein Vater mich schon wollte, nur meine Mutter nicht. Und die hat sich durchgesetzt. Und er ist daran zerbrochen, dass er das mitgemacht hat. Das kann sein, ja. Richtig. Davon gehe ich aus. Wenn man so ein Schicksal hat, das ist ja nun wirklich ein hartes Schicksal. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Wenn du bist heute 40 Jahre, wenn du dann so zurückschaust auf dein Leben, wie bewertest du all das, was passiert ist? Wie ich es heute bewerte, kann ich dir ganz genau sagen. Ich bin der Meinung, wenn das alles nicht so passiert wäre und ich noch lange Zeit zu Hause gewesen wäre, meinetwegen bis 21, wäre ich nicht so selbstständig im Denken und Handeln, wie ich heute bin. Also du ziehst sogar eine für dich gute Seite daraus. Das tue ich immer. Aus etwas Negativem kann man auch etwas Positives ziehen. Das ist eine gute Einstellung. Das ist eine gute Einstellung, sonst zerbricht man ja am eigenen Schicksal. Richtig. Und es gibt auch zwei nennenswerte Tage, an denen ich zerbreche. Und das ist einmal zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten. Die Weihnachtsfeiertage sind für mich ganz, ganz schlimm. Mhm. Ansonsten lebe ich mit dieser Einstellung, aus etwas Negativem auch etwas Positives zu ziehen. Kannst du das erklären, warum das besonders am Geburtstag so schlimm ist? Ja, weil es immer so ein Tag ist, wo man ja gerne seine Familie auch um sich hat. Stimmt, ja, stimmt. Und du hast keine Familie. Ich habe keinen Kontakt bis heute. Mhm. Du bist 40 Jahre, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt jetzt. Wie hast du bisher gelebt? Hast du auch mal eine Partnerschaft gehabt zum Beispiel? Ich habe auch schon 24 Partnerschaften gehabt. 24 schon? Mhm. Ja, das Problem ist, um es ganz knapp zu sagen, für Sex war ich gut genug, danach waren sie weg. Mhm. Ja? Das heißt, du bist im Moment auch alleine? Ja. Ja. Kannst du einem Beruf nachgehen? Ja, ich wollte noch auf meinen Beruf zu sprechen kommen. Und zwar habe ich 4 verschiedene Ausbildungen gemacht mit Hilfe von Freunden, die heutzutage leider berufsbedingt alle Arbeit sind, aber nicht mehr in Berlin. Was arbeitest du zurzeit? In welchem Bereich? Ich bin freischaffend. Und zwar habe ich eine Beratungsstelle. Muss dazu sagen, ich lebe in einer eigenen Wohnung mit angeschlossenem Pflegedienst. Ambulanten Pflegedienst. Ja. Und wen berätst du? Wollte ich gerade sagen. Bedeutet, diese Wohnung gehört mir. Und wenn ich Hilfe brauche, rufe ich den Pflegedienst an, der bei uns im Hause ist. So, wen berate ich? Meine speziellen Themen sind raus aus der WG zur eigenen Wohnung, also Wohnen und Arbeiten. Also so eine Sozialberatung ist das quasi. Ja, richtig, weil viele gar nicht wissen, wie der Weg überhaupt geht. Ja. Wie komme ich aus meinem Elternhaus zur eigenen Wohnung. Verstehe. Wer bezahlt dich dafür? Mich bezahlt, ich werde nach Provision bezahlt. Das bedeutet, wenn ich jemanden bekomme aus dem Internet oder wo auch immer her, der Interesse daran hat und das Sozialamt das auch bezahlt, dass er hier einziehen kann, also den Platz. Ja? Der Platz wird ja vom Sozialamt bezahlt. Also es wird schon irgendwie gedreht über das Sozialamt, wenn das so gemacht, verstehe. Dann bekomme ich eine Art Provision. Verstehe. Weil man kann mich auch nicht überbezahlen, sonst würden mir die Sozialleistungen wegfallen. Ich kapiere. So Marco, ich danke dir sehr, dass du uns angerufen hast und ich fand das eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte und ich finde, dass du ein sehr netter Mensch bist, ein sehr netter Kerl bist. Eine ganz wichtige Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ich muss dazu sagen, zum Internet, ich habe da bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, für mich ist das so ziemlich der einzige Kontakt nach außen. Ja, das ist so. Das ist so für Menschen mit einer Behinderung. Das ist jetzt meine letzte Frage an dich. Du bist mir nicht böse, wenn ich weiter sage, Menschen mit Behinderung oder Behinderte. Nein, ich mein's wirklich nicht böse, das weißt du. Nein, ich selber sehe das so, dass es mich eher ärgert, dass dieses Wort behindert immer noch, also auch für Nichtbehinderte verwendet wird. Ja. Wie du es vorhin erklärt hast, das sehe ich ganz genauso. Lieber Marco, schön, dass du angerufen hast. Und du bist ein tapferer, toller Typ. Ich hab's ja des Öfteren schon versucht. Ja, aber jetzt hat's geklappt und ich freue mich sehr darüber. Du bist wirklich ein tapferer Mann. Finde ich gut. Ich würde mir nur wünschen, und das könnt ihr gerne weitergeben, ich weiß, dass in der Redaktion meine E-Mail-Adresse vorliegt. Und ich würde mir nur wünschen, wenn es Leute gibt, die Interesse haben, insbesondere nach Berlin zu kommen oder in Berlin sind und diese Sendung sehen und auch den Wunsch haben, eine eigene Wohnung zu haben, auch im Rollstuhl, die sollen sich mit mir in Verbindung setzen. Okay. Ist rübergekommen. Lieber Marco, alles Gute von Herzen wünsche ich dir und mach's gut und schön, dass du angerufen hast. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Der Marco aus Berlin. Und jetzt kommt die Ina, die ist 22, aus, weiß ich nicht. Hallo Ina. Hallihallo. Hallo Ina. Um was geht's bei dir? Und zwar auch noch über das Thema Internet. Ich habe meinen Freund im Internet kennengelernt. Besonderheit ist aber, dass wir uns durch einen Suizidchat kennen. Oh. Und seitdem das ist natürlich eine tolle gute Wende der ganzen Geschichte. Es gibt einen Suizidchat, wo sich Leute nicht treffen. So einen. Da treffen sich Leute, die sich umbringen wollen. Jo. Erzähl mal. Habe ich noch nie reingeguckt. Ich glaube, jetzt wo du es so sagst, dämmert es bei mir, dass ich das schon mal gelesen habe, aber ich habe keine Ahnung, wie das aussieht und was man da redet. Erzähl mal ein bisschen über diesen Chat. Man redet da halt so über was einen so bewegt oder was halt gewesen ist und. Und bei uns selber kam es aber auch zur Verabredung. Also jetzt nicht mit meinem Freund, aber sonst mit jemand anderem noch, wo man dann halt gemeinschaftlich da was machen könnte. Also was heißt gemeinschaftlich? Aber nicht gemeinschaftlich sich umbringt. Doch. Doch? Mhm. Also da verabreden sich Menschen, um sich gemeinsam das Leben zu nehmen? Ja, also ich habe es einmal gemacht. Wir sind dann aber in einem Hotel gelandet, weil wir den Abend super viel Spaß hatten und haben es dann halt nicht getan. Das ist heftig. Das habe ich so noch nicht erfahren. Werden da auch Informationen ausgetauscht, wie man sich am besten umbringt? Öffentlich darf laut Regeln nicht stattfinden, aber doch, ja, definitiv schon. Wie lange warst du in dem Chat? Boah, lange. Das heißt? Ein Jahr? Über Jahre. 3 Jahre? Ja, 3-4 Jahre bestimmt. Warum überhaupt bist du in den Chat gegangen? Möchte ich nicht drüber reden. Mhm. Also eine schlimme Sache. Jo. Nur so viel, hat sich das jetzt heute gebessert? Definitiv ja. Also ich habe dadurch ja meinen Freund kennengelernt. Oh, ja, jetzt erzähl mal. Jetzt hast du deinen Freund kennengelernt, der auch ziemlich traurig war und wahrscheinlich auch unter Depressionen gelitten hat oder etwas Ähnlichem. Genau, richtig. Wie kam es denn dann zu dem Treffen? Jemand aus dem Chat hat halt zu mir gesagt, hey, der und der kommt halt auch bei dir aus der Ecke und ja. Dann haben wir halt wieder geschrieben und dann immer gewartet, bis er online war und dann ja irgendwann getroffen und dann hat es halt gefunkt. Aber ihr habt euch nicht zunächst getroffen, um euch gemeinsam umzubringen? Nein. Das nicht? Das war schon das klar? Definitiv nicht. Erstmal so ein Kennenlerntreffen? Genau, richtig. Wie alt ist er? Mittler. Genauso alt wie ich. Und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Ja, fast 10 Monate jetzt. Ja, immerhin. Ist schon ganz gut. Jo, doch, definitiv. Viele Knackpunkte überstanden zusammen und... Wie war das denn? Ich habe das noch nie erlebt. Wenn man zum ersten Mal jemanden aus dem Chat dann real trifft und dem so die ersten Minuten gegenüber sitzt, was ist da in deinem Kopf abgegangen, als du ihn gesehen hast und sprechen gehört hast? Weiß ja nicht, es hat eigentlich direkt gefunkt so. Also ich meine vorher auch schon von beiden Seiten aus. Er gefiel dir auch gut so äußerlich? Ja, definitiv. Und dann... Also, fast alles. Wie lange hat es denn von dem ersten Treffen dann noch gedauert, bis ihr dann zusammen wart? 4 Monate in etwa, so, weil er war auch noch in einer Beziehung, aber die war halt nicht toll. Geht ihr denn jetzt immer noch in den Suizid-Chat? Ich eigentlich nur noch, um meinen Account zu erhalten und er halt auch, ja, Also ich habe noch wohl Kontakt zu gewissen Leuten, ne? Aber halt auch mittlerweile außerhalb von dem Chat. Und dir geht es, wie du gerade sagtest, seelisch jetzt sehr viel besser? Sehr viel besser, also was die Sache angeht, ja. Nur halt, weil wir unser Kind halt noch verloren haben, ne? Also wir waren ungewollt schwanger. Ach so, und habt das Kind verloren? Nach langem Kampf, ja. Also wieder ein neues Problem, eine neue schwere Belastung. Genau. Aber ihr habt euch beiden, das ist ja schon mal sehr wichtig. Ja, definitiv. Also das passt schon. Sag mal, zu diesem Chat, hast du da mitbekommen, dass sich dann Leute auch wirklich umgebracht haben? Ja, mehrfach sogar. Wie erfährt man? Also man weiß natürlich nicht, ob das so stimmt halt immer, ne? Weil, ja, irgendein Kontakt sagt dann ja, der und der hat sich halt umgebracht und ja. Schreiben die Leute auch so, heute werde ich es machen, alles Gute an euch alle und tschüss? Ja, viel. Also ich habe auch schon mehrfach Polizei dann angerufen oder irgendwie sowas, aber... Ist dieser Chat, ist der erlaubt, dieser Chat? Ja. Ist das ein, also ich wüsste jetzt nicht, dass es nicht erlaubt wäre. Du sagst, du hast dann schon mal die Polizei angerufen, aber wenn man so gar nicht weiß, wer dahinter steckt, was soll die Polizei dann machen? Ja, ich konnte es halt nur in den Fällen machen, wo ich eine Telefonnummer, eine Festnetznummer oder was der Geier hatte, ne? Und was ist dann daraus geworden, wenn du die Polizei angerufen hast? Die sind teilweise wirklich halt hingefahren, teilweise war die Person dann halt mega sauer, weil, ja, quasi ich diejenige war, die gehindert hat, ne? Aber... Die war dann mega sauer. Gab es da auch schon mal andere Reaktionen, dass sich jemand später bei dir gemeldet hat und was anderes gesagt hat? Nee, also nee. Die, mit denen ich engen Kontakt hatte, mit denen habe ich jetzt auch immer noch Kontakt. Aber immerhin bist du jemand gewesen, der die Polizei anruft. Das heißt, für dich war ja dann dass die Selbsttötung eigentlich keine Lösung. Für mich selber schon, aber jemand anderes gehen lassen und dabei zuzugucken quasi nicht. Ich meine, gut, mit zwei Freundinnen hatte ich auch, was mittlerweile gute Freundinnen geworden sind, haben wir uns auch mal gegenseitig versprochen, dass wir uns halt gehen lassen würden. Und ja. Was waren denn da so? Hätte ich ja nicht gemacht. Was waren denn so deiner Erfahrung nach so die Haupt? Also sind das von der? Möchte ich erst nach dem Alter fragen. In welchem Altersspektrum treffen sich die Menschen da? Schwierig, von bis. Also wild gemischt. Ja, also eine war da drin, die war 13, das ist auch mit Polizei und Eltern hatte ich dann halt auch noch Kontakt. Und ja, bis 60, 70. Was waren denn so die Gründe, weswegen die Menschen sich das Leben nehmen wollen? Sexueller Missbrauch, Schulden, Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind, Mobbing, alles eigentlich, Krankheit. Gab es so Begründungen, die du nicht verstanden hast, wo du auch du gesagt hast, das verstehe ich nicht, deshalb bringt man sich nicht um? Ja, wenn eine Beziehung nach 8 Wochen oder so in die Brüche geht, aber das kann ich nicht verstehen. Das ist Quatsch, ne? Ja. Was hast du denn am besten verstehen können? Welchen Grund? Sexuellen Missbrauch. Und ungewollt schwanger werden dadurch und solche Geschichten halt. Ja, das ist ja auch sehr, sehr schwer. Das kann man ja auch verstehen, dass die Menschen dann wirklich tief traurig und tief verletzt sind und verzweifelt. Gott sei Dank gibt es ja nur heutzutage viele Anlaufstellen, wo man sich Hilfe holen kann. Und das sollte man ja immer erst alles ausreizen, ausprobieren, ausnutzen, finde ich. Ja. Also, du wolltest uns erzählen, dass du deinen Freund kennengelernt hast über diese Plattform. Das ist eine gute Geschichte. Und du hattest selbst ein schweres Problem, über das du nicht reden möchtest, was ich auch absolut respektiere. Dennoch möchte ich dir anbieten, dass du vielleicht, wenn du das möchtest, im Hintergrund noch anonym mit meiner Psychologin vielleicht ein paar Worte sprichst. Ja. Okay, dann machen wir das so, Ina. Dann biete ich dir das sehr gerne an. Du legst auf und Sabine meldet sich gleich bei dir. Alles klar. Alles Gute. Achso, was ich noch sagen wollte, ja, dass der Chat nicht unbedingt nur negativ ist. Also der hilft auch echt in vielen Situationen, ne? Was meinst du? Inwiefern hilft der? Ja, dass man da halt Leute hat, die einen verstehen so. Ja, vielleicht. Und dass man auch einfach, dass man alles so sagen kann, ne? Und sich so freisprechen oder freischreiben kann von all dem. Ja, das kann schon sein. Das glaube ich auch. Liebe Ina, danke für deinen Anruf. Wir melden uns gleich. Tschüss. Supi, bis dann. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Themennacht. Thema morgen Nacht heißt Lebenslüge und folglich möchte ich gerne mit Leuten reden, die eine große Lebenslüge mit sich herumtragen. Vielleicht belastet euch das sehr. Vielleicht tragt ihr diese Lebenslüge aus Rücksicht, aus Scham oder aus Angst mit euch herum. Das können ja vielfältige Dinge sein. Das kann ein Doppelleben sein. Es kann auch ein sexueller Missbrauch sein. Darüber haben wir gerade gesprochen. Es kann vielleicht auch eine Vergewaltigung sein, aus der ein Kind entstanden ist und ihr verheimlicht eurem Kind vielleicht über einen sehr langen Zeitraum schon, dass das Kind aus einer Vergewaltigung stammt. Es gibt zahllose Beispiele. Wenn ihr eine solche Lebenslüge habt oder ein solches Lebensgeheimnis und mir gerne davon erzählen wollt morgen, dann meldet euch doch bitte über Mail an domian@wdr.de oder ruft morgen schon ab 0 Uhr an, gerne natürlich auch während der Sendung. Thema Lebenslüge morgen bei uns in der Sendung. Hier ist Eileen. Eileen ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Eileen. Ich bin so aufgeregt. Ah. Ich bin echt voll der große Fan von dir. Dankeschön. Wenn mein Mann jetzt zuschaut, ist das echt kurios, weil er sitzt jetzt vielleicht auf der Arbeit und guckt mir zu. Also ich möchte was loswerden. Und zwar, ich bin mit meinem Mann 4 Jahre zusammen. Mhm. Wir sind über einige Hindernisse gegangen. Also mein Mann hat Schulden. Mhm. Ja, also teils darf ich kurz fragen, wie alt dein Mann ist? Mein Mann ist 20 Jahre älter. 20 Jahre älter? Dann hat der dich geheiratet, als du 16 warst. Ja, nein, also geheiratet haben wir mit 18, so, also wo ich 18 okay, war. Okay, aber zusammengekommen, da warst du 16. Ja. Ist dein erster Mann? Nein, also ich hatte schon einen Freund, aber mein erster Ehemann und meine erste große Liebe, kann man sagen. Mhm. Und das ist das ja. Also ich habe halt viele Probleme dadurch bekommen. Meine Familie hat sich total von mir abgewendet. Meine Mutter, meine Oma, mein Vater, alle. Warum? Ja, weil er 20 Jahre älter ist und weil sie auch mit ihm nicht klarkommen als Mensch. Ich weiß es nicht. Also das sagen sie mir als Begründung, aber richtig kennengelernt haben sie den eigentlich noch nie. Gibt es denn überhaupt jemanden in deiner Familie, der zu dir steht? Nein, gar keiner mehr. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, aber der wohnt auch weit weg und der möchte aber auch keinen Kontakt mit mir haben, gar keiner mehr. Das heißt, Mama, Papa, Bruder, Großeltern, alle haben sich von dir abgewandt, weil du diesen Mann, der deine große Liebe ist, geheiratet hast. Genau. Mit 18. Was ja dein gutes Recht ist, das zu machen. Ja, also meine Mutter, die hat mich mit 16 rausgeschmissen, da hat sie gesagt, du kannst jetzt zu ihm gehen. Also ich musste mich entscheiden, zwanghaft. Mhm. Und ich wollte mich gar nicht entscheiden, weil ich liebe ja auch meine Mama, ne? Ist ja normal. Mhm. Und dann hat sie mich vor die Wahl gestellt und dann blieb mir nichts anderes übrig. Also sie hat mich quasi gesehen rausgeschmissen. Was hast du denn dann so mit 16 gemacht, wenn man rausgeschmissen wird? Wo bist du hingegangen? So mein Mann. Direkt zu deinem Mann? Mhm. Ja, also der war auch eine große Hilfe. Ich bin meinem Mann auch sehr dankbar dafür. Deswegen sind diese 20 Jahre für mich nicht nie das Thema gewesen, weil mein Mann war genau dann da, wo ich ihn gebraucht habe. Und meine Mutter ist sehr radikal. Also sie ist auch mit meinem Bruder so vorgegangen. Sie hat ihn mit 17 rausgeschmissen. Es war ihr egal, ob wir Essen hatten oder nicht. Und dein Vater? Welche Rolle hat dein Vater? Ja, mein Vater, der ist Türke, also ich bin Halbtürkin. Ja. Und mein Vater, der hat seine eigene Familie, also der hat noch weiter 6 Kinder von einer anderen Frau und da kümmert er sich halt. Also wir sind lebt deine Mutter mit deinem Vater denn heute zusammen noch? Nein. Die sind getrennt, schon lange. Deine Mutter ist Deutsche. Meine Mutter ist Deutsche. Ja. Ihr seid getrennt, da warst du wie alt? Die haben sich getrennt, da warst du wie alt? Da war ich noch ein Baby. Also. Ach so, so lange schon. Ach so. Und zu dem Vater-Clan der Verwandtschaft auch keinen Kontakt? Nein. Deswegen möchte ich auch nicht wirklich. Mhm. Ja, also ich rufe eigentlich an, um meinem Mann auch Dankeschön zu sagen dafür, dass er immer für mich da war. Und ich möchte einfach sagen, egal wer jetzt zuschaut, ob keine Ahnung, ob seine Verwandtschaft oder was auch immer, wer zuschaut, einfach mal hört, ich liebe meinen Mann nicht, weil er 20 Jahre älter ist oder auch nicht oder was auch immer. Mhm. Das ist einfach, ich liebe meinen Mann einfach so, wie er ist. Also. Mhm. Und es kommt nicht immer auf das Alter an. Also ich spielt bei euch keine Rolle? Nein, also bei mir nicht. Und weil viele, also ich sag mal so, es gibt ja auch viele, die sagen, das geht gar nicht und was ist das denn für ein Mensch, der, sie ist doch noch so jung und, ne, aber... Es hätte ja auch sein können, also ist ja eine schöne Geschichte, es hätte ja auch sein können, dass ihr euch damals eben gut verstanden habt, aber jetzt, nachdem du älter geworden bist und auch etwas reifer, dass das nicht mehr so dein Fall ist. Aber genauso ist es nicht. Ihr seid nach wie vor sehr eng miteinander und glücklich. Ja, ich meine, wir haben natürlich immer noch sehr große Probleme. Wir sind jetzt in ein Familienhaus gezogen zur Miete und wir haben uns einen Kredit machen lassen und wir haben jetzt Schulden und ja, aber... Gut, das ist ja das Übliche, was viele junge Leute und Familien haben. Ja, und ich sag mal so, trotzdem stehen wir zueinander und wir halten diese Situation gemeinsam durch, weil wir haben auch ein kleines Kind, was wir über alles lieben, was total ein Wunschkind war und aber... Ja, so, jetzt sag mir doch mal was zu deiner Mutter. Die hat dich rausgeschmissen, weil du einen Kerl hattest, der 20 Jahre älter war. Okay, da ist vielleicht eine Mutter nicht erfreut, aber deshalb finde ich, darf man kein Kind rausschmeißen. So, jetzt ist sie sogar Oma geworden. Es gibt ein Enkelkind. Hat sie sich denn inzwischen irgendwann mal gemeldet bei dir? Nein, gar nicht. Also sie hat das Kind, das ist ihr egal gewesen. Sie hat gesagt, mal so meine Oma auch. Also die beiden sind enge miteinander und was der eine sagt, sagt der andere auch. Und meine Oma hat gesagt, ich möchte mit dem Blach und mit deinem, also sie hat meinen Mann auch sehr stark beleidigt. Meine Mutter beleidigt ihn auch, Schimpfwörter, also richtig. Was sagen die denn zu dem, was sagen die zu deinem Mann? Mein Mann wäre ein Bastard. Mein Mann wäre unterbemittelt. Der wäre, ich will es jetzt, also es bleibt ja alles anonym. Also aber es ist halt so, meine Mama schlimme Beleidigungen und sie hat ihn auch mit Prügel gedroht. Sie hat ihn mit Prügel gedroht. Sie hat mir mit meine Mutter hat mich dann auch geschlagen und hat mich als Schlampe bezeichnet. Du gehst zu deinem Freier. Sie ist richtig hart. Also sie hat mir mein Kindergeld entzogen. Sie hat mir nichts mehr bezahlt, gar nichts mehr. Es war ihr scheißegal, wie es mir geht. Und wie hat denn deine Mutter und deine Oma überhaupt erfahren, dass du ein Kind bekommen hast? Ja, ich bin irgendwann mal da, wo meine Mama arbeitet, bin ich reingegangen und habe ihr den Mutterpass hingelegt und habe gesagt, du wirst Oma. Mhm. Und dann hat sie gesagt, geh sofort raus oder ich rufe die Polizei. Ach, das ist ja wahr. Und dann hat sie mir mit Polizei gedroht und ich sollte gehen. Und dann hat sie mich zwar noch mal einen Tag danach angerufen und hat noch mal versucht, mit mir zu reden, doch einen auch vernünftig, aber dann wollte ich nicht mehr und dann war es wieder ein Hin und Her. Und also, wenn ich mit meiner Mutter Kontakt hatte, ist es nur ein Streit gewesen. Wie war denn dein Kontakt vor dieser ganzen Geschichte mit deinem Mann zu deiner Mutter? Also, wir haben in Frieden, sagen wir mal, zusammengelebt. Nur es gab schon die einen oder anderen Sachen, die vorgefallen ist, die meine Mutter gemacht hat, wo ich aber nichts zu gesagt habe jahrelang. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Verstehe. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann habe ich es auch irgendwann mal gesagt. Also, wie ist dein Urteil über deine Mutter? Wie denkst du heute über deine Mutter? Also das Schlimme ist, ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Also ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr zu ihr, weil sie mich nur belogen und betrogen hat. Und ich habe einfach nicht mehr... Und verletzt hat auch. Ja, das ist verletzend, was sie mit mir gemacht hat. Und natürlich. Es ist richtig hart. Also weißt du, allerspätestens, in dem Moment, als du schwanger wurdest, hätte sie das Kriegsball begraben müssen. Und hätte sich freuen müssen, da kommt ein Kind, das ist mein Enkelkind. Seit 4 Jahren, solange ich meinen Mann kenne, seit 4 Jahren macht sie dieses Spiel schon. Und sie hat auch gesagt, weil wir jetzt auch Schulden haben, ich bin zu meiner Mutter hingegangen, habe geweint und habe gesagt, wir haben nichts mehr. Wir können nicht mehr, wir sind nervlich am Ende. Kannst du uns helfen? Da hat sie gesagt, wovon? Ich habe selber nichts, ich kann dir nicht helfen. Sie hat gesagt, solange du dich nicht von dem Mann trennst und du alleine wohnst, helfe ich dir nicht. Also ich glaube, meine Mutter mir nur helfen, wenn ich mich von ihm trenne. Ja, ich glaube, du darfst die gar nicht mehr um Hilfe fragen. Dann kriegst du... Ja, aber es ist so schwer, weil meine Mutter ist natürlich immer... Ich verstehe mich selber nicht. Weißt du? Ich muss diese Sache irgendwo verarbeiten, aber ich kann es nicht, weil immer irgendwie... ich mag meine Mutter. Es verletzt mich immer noch, was sie mit mir gemacht hat. Ne? Und du hattest, ich verstehe das einfach nicht. Du hattest ja, glaube ich, einen bestimmten Grund anzurufen, nämlich etwas zu deinem Freund zu sagen, ne, zu deinem Mann zu sagen. Ja, also, ja, und zwar, ich wollte ihnen einfach sagen, dass ich ihn über alles liebe und dass es mir egal ist, ob wir, also ich bin mit meinem Mann jetzt so lange zusammen, wir haben so viele Probleme durchgemacht. Ich möchte ihnen einfach sagen, dass wir das jetzt auch noch schaffen und dass ich immer zu ihm stehen werde. Und das mein Mann nett. Hat auch Angst, dass ich, ja, mein Mann hat auch Angst, dass ich gehen könnte, weil er halt diese Schulden hat und weil wir das haben. Aber also, ich möchte gar nicht. Klares Statement von deiner Seite zu deinem Mann. Ein dickes Dankeschön, dass er zu dir gehalten hat. Und wir hoffen jetzt sehr, dass er heute Abend zugehört oder zugesehen hat. Aileen, trotz aller Schwierigkeiten, sei froh, dass du ein Kind, ein gesundes Kind hast, dass du eine Liebe hast und das andere wird sich schon fügen, wenn ihr beiden richtig zusammenhaltet. Alles Glück der Welt wünsche ich euch beiden. Ich möchte gerne noch was loswerden und zwar, ich möchte gerne noch eine Autogrammkarte von dir haben. Sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an. Wegen der Anschrift, also, okay? Ich werde dann zurückgerufen. Genau, du musst jetzt einfach auflegen. Ich kann jetzt auch auflegen. Du kannst auflegen, wir melden uns gleich nochmal. Ja, liebe Aileen, Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist Jan. Jan ist 36. Guten Morgen, Jan. Hallo, Domian. Hallo, Jan. Um was geht's? Ja, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt über die Ereignisse, die sich überschlagen haben bei mir. Was ist passiert? Gestern rief mich mein Sohn an, der bei seiner leiblichen Mutter eigentlich wohnt und alle 14 Tage bei mir ist. Und sagte, dass der Lebensgefährte von ihr verstorben ist. Mhm. Und wie alt ist der Sohn? Mein Sohn ist jetzt 10. Ja. Der hat angerufen, hat es dir gesagt, nicht deine Lebensgefährte. Genau, deine genau. ehemalige Lebensgefährte. Ja, mhm. genau. Und daraufhin habe ich dann meine Ex angerufen und habe den Vorschlag geäußert, ihn jetzt erstmal rauszunehmen, von dem Ort des Geschehens, ich würde ihn nach Berlin nehmen und ihn erstmal eine Woche aus der Schule etc., dass er das erstmal verarbeiten kann oder. Mhm. Ja. Und meine Ex hat sich dagegen geweigert und. Wie sind denn die rechtliche Situation mit Sorgerecht und so weiter? Ja, recht schwierig, weil ich war schon dreimal vor Gericht. Die Person, die verstorben ist, hat zu Lebzeiten meinen Sohn auch misshandelt, psychisch wie auch physisch und. Das konnte man nachweisen? Ja. Und dann durfte das Kind da bleiben? Ja, ja. Also weder bei Jugendamt noch bei Anwälten noch bei Richtern. Wie das ist? Das ist bei der Polizei, wo ich Anzeige erstattet habe, Misshandlung, Schutzbefohlene, wurde mir in Brandenburg gesagt, wollen Sie das wirklich und sind Sie sich sicher? Achso, es ist gar nicht vor Gericht gekommen. Der Mann ist nicht schuldig gesprochen worden. Also ihm wurde auf die Finger geklopft. Also ich wäre da eh bloß die Nebenklage gewesen. Mhm. Wie oft? Aber mehr nicht. Aber das Kind sollte an dem Tag, wo der Partner verstorben ist, eigentlich Ritalin bekommen. Diese starke Psychopharmaka. Ja. Wobei noch nicht mal sichergestellt ist, ich habe auch gerichtlich dagegen angekämpft, dass er das überhaupt bekommt, hat verloren dabei, ja. Wie war das denn bisher geregelt? Wie oft und wie lange war er bei dir und umgekehrt? Also alle 2 Wochen, von Donnerstag bis Sonntag. Also ich habe. Ist der Junge denn gerne wieder zurückgegangen zu seiner Mutter und dem Lebensgefährten? Nein, nein, auf keinen Fall. Beim letzten Mal hat er gesagt, dreh um. Es ist der Lebensgefährte tot, der ihn, wie du sagst, misshandelt hat sogar. Und du möchtest, dass der Junge erstmal aus diesem Trauerhaus da rauskommt. Genau, weil ich hatte ja vor ein paar Stunden mit meinem Sohn telefoniert und der sagte, seine Mutter heult nur und der Kleine ist nur in seinem Zimmer. Verstehe. Mein Gott, ich könnte mit ihm hier... Ich verstehe. Das heißt, du bist im Moment, du weißt gar nicht, was du machen sollst und wie du richtig vorgehen sollst. Ja, ich brauche da wirklich Hilfe. Okay, ich habe gestern das Bürgertelefon angerufen. Jan, pass auf. Ich habe meine Anwältin angerufen. Ich verstehe, ja. Ich bin total hilflos. Jan, meine Sendung ist rum. Leg bitte auf, wir melden uns gleich sofort wieder bei dir und dann alles weitere im Hintergrund, okay? Sehr, sehr lieb. Bis gleich, tschüss. In der Technik heute Nacht Friedrich Markwart und morgen heißt unser Thema Lebenslüge. Ein